Andere Umtriebe des Bundes stellten diese Masche noch in den Schatten. Petrosino fand heraus, dass die Black Hand bei Sparkassen überall in den Italienervierteln ihre Leute als Kassierer einschleuste, damit diese über die Einzahlungen der Händler Buch führten. Der Bund verfügte also quasi über Maulwürfe, die über die finanziellen Verhältnisse potenzieller Opfer Auskunft gaben. Dabei ging es um beachtliche Vermögenswerte. Ende des Jahrzehnts verfügten die Italiener New Yorks über 120 Millionen Dollar in Immobilien, 100 Millionen Dollar in diverse Geschäfte investiertes Kapital und 20 Millionen Dollar in Bankguthaben. Wer Erfolg hatte, den behielt der Bund genau im Auge. Leute von der Black Hand trieben sich in Friseurläden, Restaurants, Bars und überall sonst herum, wo Einwanderer zusammenkamen, und fischten nach Gerüchten darüber, wer gerade geheiratet, einen Onkel oder Vater verloren, auch auf Hochzeitsgeschenke und Erbteile richtete sich ihre Gier, oder den Hof der Familie in Kalabrien oder Sizilien verkauft hatte. Dann waren da noch die Läden. Aus Gesprächen mit Opfern des Bundes leitete Petrosino ein Muster ab. Viele hatten Geschäfte mit denselben Händlern gemacht. Ein Name tauchte dabei immer wieder auf: Giuseppe Morello, Petrosinos Widersacher beim Fassmord. Gemeinsam mit seinem Komplizen Ignazio, der Wolf Lupo, hatte Morello einen Lebensmittelgroßhandel auf der Elizabeth Street eröffnet, von dem es bald Filialen in der ganzen Stadt gab. Ein großer Teil des Geschäfts bestand darin, Händler zu erpressen, die dort einkauften. Bestellte jemand eine große Menge Waren, ging bei ihm kurz darauf ein Brief der Black Hand ein. Bezahlte er nicht, jagte man seinen Laden in die Luft und bedrohte seine Kinder. Die beiden Gangster hätten unterschiedlicher kaum sein können. Einerseits der trollgleiche Morello, andererseits der elegante, kultivierte Lupo, der in einem Einspänner mit strahlend weißem Pferd über die Mott Street fuhr und Maßanzüge sowie einen salopp schief sitzenden Hut trug. Lupo war in einer wohlhabenden Familie in Palermo aufgewachsen und nach dem Mord an einem Konkurrenten nach Amerika geflohen. Er hatte ein Mondgesicht, große, stechende Augen und eine Fistelstimme, die seinen Worten eine Art unheimlichen Singsang verlieh. In der oft brutalen, testosterongetränkten italienischen Unterwelt stach Lupo merkwürdig hervor. »Ich versichere Ihnen«, sagte William Flynn, Leiter des Secret Service Büros in New York, »wenn Lupo einen bloß berührte, fühlte man sich schon vergiftet.« Gemeinsam nahmen die beiden die ehrbaren Geschäftsleute in Mulberry Street und Umgebung aus. Einer dieser Geschäftsmänner, Salvatore Manzella, importierte Wein und italienische Lebensmittel für seinen Laden in der Elizabeth Street. Eines Tages stand Lupo in seinem Büro und presste ihm 10.000 Dollar dafür ab, dass er weiter atmen durfte. Manzella musste so lange bluten, bis sein einst florierendes Geschäft bankrott ging. Wie bei so vielen Opfern des Bundes kam auch sein Schicksal erst ans Tageslicht, als sein Leben völlig ruiniert war.